Jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live. Laut. Unser Ding. Club-Ding. Mit Florian. Einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Diese Woche haben wir den Kölner DJ und Produzenten Kotone bei uns zu Gast. Er bringt einen Mix anlässlich seiner aktuellen Single What You Want mit. Und wir starten rein mit Purple Disco Machine. Wake Up, Timo Pionek, aka Purple Disco Machine, Did It Again, soulige Hausnummer gemeinsam mit DJ und Produzent Bosk und Sänger und Gitarrist Carl Leta. Wake Up, ganz frisch gepresst. Und danach Thomas, Gun Day und Mark Dipples mit Your Love. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. Clubding. Clubding. Clubding. jeden Sonntag ab 21 Uhr unser Ding. Und Last Kiss, Shaky Grooves, Offhand Percussion und rollende Chöre. Sehr schönes Release auf Danze. Davor Thomas Gandé, Mark de Pulse, Your Love. Der Leipziger DJ Mark de Pulse hat sein drittes Studioalbum rausgebracht nach Lessons in Dub und Kontrollverlust. Ist jetzt am Freitag Together Alone erschienen. Und wie der Name schon sagt, geht es natürlich um die letzten zwei Jahre durch Lockdown, Social Distancing und allen möglichen Krempel, den wir da also hatten. Jetzt habe ich für euch Marc Werner und Really. Dieser Track gehört zum Sommer wie die Katz zum Kauz. Das Label heißt auch so, mit insgesamt 3 Remixen und einer weiteren Edit von Marc Werner selbst hat der Leipziger DJ was Schickes released. Nora en Pur gibt's danach für euch mit Us. Haters würden sagen, ihre Sachen, sie klingen sehr ähnlich. Aber Lovers sagen, genau das wollen wir so. Und Armin van Buuren gibt's dann auch für euch. Hier ist das Clubding in the Mix. Unser Ding. Unser Ding. Club Ding. Live Mix. Oh, Armin von Buuren, Feel Again, solide, schöne neue Down-Tempo-Release von ihm zusammen mit Vrabel aus den USA. James Organ, Sumi, habe ich jetzt für euch. The High, Opening-Single. The High ist gemeinsam mit der koreanisch-amerikanischen DJ und Sängerin Sumi. Die hat so einen R&B-Style. Passt saugeil zu der Single. Und dann haben wir Ameme mit Balafonera für euch. Schöner, nicer Afro-House-Track für warme Tage und Nächte. Ist am 27. Mai rausgekommen. Und Stefan Addo mit Saudade gleich für euch. Sonntag ab 21 Uhr. Unser Ding. Clubding. series of preliminary instructions and suggestions. The use of hypnotism for therapeutic purposes is referred to as hypnotherapy. Ihr habt gerade Stefanado gehört. Der Song ist etwas Geliebtem bewidmet. Das kann eine Person oder Sache sein, die man mal geliebt hat oder immer noch liebt, aber verloren hat. geiles Ding gewesen. Außerdem Markus Meinert mit Betamines Hypnotic für euch. Neues aus dem Hause Ritter Butzke Records. Jetzt für euch. Der Kölner DJ und Produzent Co-Tone bei uns. Er hat einen Mix für uns gemacht anlässlich seiner neuen Single What You Want. Hat ja gerade eben erst, kurz vor der Pandemie, mit Keep It On The Low einen echten Club-Hit rausgebracht. Wird eine geile Stunde jetzt für euch im Club-Ding. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. It's a club. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, bang, it's a killer. Somehow, somehow, somehow, somehow, somehow, somehow. Make me feel good, make me feel nice. Give me your loving all through the night. Make me feel good, make me feel nice. Give me your loving all through the night. Thank you.